Hey, hey, hey, wie geht's? Was läuft? Was läuft? Ja. Alles okay? Alles gut. Alles gut? Alles okay. Nein, echt, mir geht's echt nicht schlecht. Nein, nein. Ich treffe mich mit ein paar Kumpels auf ein paar Bier. Die erste Frage, die gestellt wird, ist: Hey, wie geht's dir? Was wirst du hören, wenn ich sage, mir geht's schlecht? Vermittel das gleich abtören. Wenn ich sage, mir geht's gut, ist es gelogen. Die beschissenen Drogen lassen die Gelenke schmerzen. Mit meiner Lunge kann man höchstwahrscheinlich weiße Wände schwärzen. Doch alles ist gut und alles ist okay. Ey, alles ist gut und alles ist okay. Alles ist gut und alles ist okay. Ey, frag mich nicht, wie's geht, was erwartest du? Alles ist gut und alles ist okay. Ey, alles ist gut und alles ist okay. Alles ist gut und alles ist okay. Ich stell mir nicht solche Fragen, wie soll's schon gehen? Alles ist gut und alles ist okay. Ich hab Ärger mit mir selbst, in meinem Kopf. Ärger mit der halben Welt, in meinem Kopf. Ärger mit der Realität, in meinem Block. Ärger mit meinem Weg, auf dem ich stock. Hab Probleme mit der DVB, diese Fotzen. Sie ziehen mir das Geld aus der Tasche, diese Fotzen. Wie soll's mir schon gehen? Wie soll's mir schon gehen? Zu kotzen. Doch alles ist gut. Alles ist okay, alles ist gut und alles ist okay. Ey, stell mir nicht solche Fragen, wie soll's schon gehen? Ey, alles ist gut und alles ist okay. Ey, alles ist gut und alles ist okay. Alles ist gut und alles ist okay. Ey, was willst du hören? Alles ist gut und alles ist okay. Ey, alles ist gut, alles ist okay. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist okay. Ey, stell mir nicht solche Fragen, was erwartest du? Alles ist gut, alles ist gut, alles ist okay. Alles ist im Blut, ey, alles ist super, alles ist toll. Die Sonne scheint, alles ist gut und alles ist okay. Und alles ist okay, alles ist gut und alles ist okay. Ey, frag mich nicht, wie's geht, was erwartest du? Alles ist okay und alles ist gut. Stell mir nicht solche Fragen, wie soll's schon gehen? Alles ist okay, alles ist okay, alles ist gut, alles ist okay.